11. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Früchtenbrot, Kletzenbrot von Katharina Prato. Feines. Man kocht ein halbes Kilo getrocknete Birnen guter Gattung und ein Kilo getrocknete Zwetschgen, bis die Früchte so weich sind, dass sie fast zerfallen. Seid sie dann ab, hebt den Sud auf, schneidet die Früchte länglich, schneidet auch ein Kilo saftige Feigen, ein Kilo Datteln und ein Kilo große Rosinen, Zibeben. Nachdem man von allen die Stiele und Kerne sorgfältig entfernt und die Rosinen vorher gewaschen hat, nach der Länge und mischt alles zusammen. Dann gibt man ein Viertelkilo gewaschene Pinjolen, 60 Deka Nüsse oder 14 Deka geschälte gestiftelte Mandeln, 14 Deka grob geschnittene Haselnüsse und 28 Deka Walnüsse, die man rein aus den Schalen gelöst und nach der Länge in vier Teile geschnitten hat, 21 Deka länglich geschnittenes Zitronat, 14 Deka länglich geschnittene Arancini, die fein geschnittene Schale von 2 Limonen und 2 Pomeranzen, Zimt und Gewürznelken, beides fein gestoßen. Ziemlich viel Vanille und 2 Deziliter Rum oder etwas mehr Kirschen- oder Pfirsichgeist oder Vanillelikör. Dazu deckt die Mischung zu und lässt sie über Nacht stehen. Die in Klammern gesetzten Zutaten können wegbleiben. Am nächsten Tag bereitet man Brotteig, wie für Hausbrot siehe dieses, von einem halben Kilo Kornmehl, das man statt mit Wasser mit dem Sude der Früchte abgebrüht hat, und 1,5 Deka mit Weizenmehl zu Dampfel gesetzter Germ. Lässt den Teig gehen, mischt indessen ein halbes Kilo gestoßenen Zucker zu den Früchten, zerreißt dann den Teig zu kleinen Bröckeln und knetet ihn so unter die Früchte, dass sie gebunden werden, ohne dass man etwas vom Teige sieht. Dann bereitet man ziemlich weichen Teig von 40 Deka Mehl, 5 Deka Butter, einem ganzen Ei, ein wenig Zucker, etwas Salz und der nötigen Milch, treibt ihn zu Fleckchen aus, schlägt in dieser die Früchte als kleine oder große Laibe oder Wecken ein, drückt bei jedem die Enden des übereinandergelegten Teiges oben gut zusammen und legt die Wecken mit dieser Seite gegen oben in die mit Tüchern ausgelegten Körbchen oder Schüsseln, damit sie beim Stürzen auf das Blech nach unten kommt. Sie müssen lange gehen und langsam gebacken werden. Man bestreicht sie, wenn man sie in den Ofen gibt, oben mit Milch und wiederholt dies, wenn man sie herausnimmt. Statt der angegebenen Teige kann man zum Binden der Früchte und zum Einschlagen der Laibchen Milchbrotteig, Seite 518, von einem Kilo Mehl verwenden. Oder man mischt zu einem Kilo entkernten Zibeben ein halbes Kilo Feigen, ein Viertelkilo Datteln, 6 Deka Arancini, 10 Deka Zitronat, alles länglich geschnitten, 10 Deka gewaschene Pinjolen, fein geschnittene Limonen und Orangenschalen, Zimt, Nelken und Neugewürz. Befeuchtet die Mischung mit einem Viertel Liter Slivovitz, bindet sie mit Milchbrotteig, Seite 518, und schlägt sie in solchen ein und verfährt im Übrigen ganz wie oben. Ordinäres. Man mischt gekochte, blättrig geschnittene, gedörrte Birnen, Kletzen, und Zwetschgen mit länglich geschnittenen Feigen, Zibeben und Nüssen, befeuchtet die Mischung mit Rosolio oder Kirschgeist, würzt sie mit Zimt und Gewürznelken, bindet sie mit Teig von Milchbrot oder Hausbrot, schlägt die Laibchen in ebensolchen Teig ein und verfährt weiter wie oben. Ende von Früchtenbrot. Aufgenommen von Monika M.C.